zurück in alte Zeiten, Skin-Konzerte, Spaß und Bier. Eine Gemeinschaft mit gleichen Zielen, ne schöne Zeit, glaubt es mir. Doch diese Zeiten sind längst Geschichte, nichts ist mehr, wie es mal war. Schlägereien untereinander sind keine Hirngespinste, das ist wahr. Sag es mir und er zusammen alte Liebe, so wie es früher einmal war. Was ist mit unseren Träumen, unseren Zielen? Sind sie denn nicht mehr da? Ich kann es einfach nicht begreifen, ihr habt es fast schon geschafft, unsere Bewegung zu zerstückeln. Hört ihr den Feind, wie er lacht? Sag es mir und wir zusammenhalten blieben, so wie es früher einmal war. Was ist unseren Träumen, unseren Zielen? Sind sie denn nicht mehr da? Reißt euch zusammen, denkt doch endlich nach, schließt uns Reihen, Mann für Mann. Ich weiß genau, dass du den Zusammenhalt an unserem Land vom Tode retten kannst. Sag es mir und der Zusammenhalt lieben, so wie es früher einmal war. Was ist mit unseren Träumen, unseren Zielen? Tag und Jahr für Jahr, wir haben noch unsere Träume, unsere Ziele. Die Stunde des Sieges, sie ist da, wir kämpfen weiter für das Land, das wir lieben. Tag für Tag und Jahr für Jahr, wir haben noch unsere Träume, unsere Ziele. Die Stunde des Sieges, sie ist da. Tag für Tag und Jahr für Jahr, wir haben noch unsere Träume, unsere Ziele. Die Stunde des Sieges, sie ist da.